Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 23. Hallo, hallo und guten Morgen. Lasst uns weiter über diesen schönen Teil der Bibel sprechen. Schau dir Vers 25 an. Denn die törichten Dinge Gottes haben sich als weiser erwiesen als die menschliche Weisheit. Das ist eine sehr starke Aussage. Wenn die törichten Dinge Gottes sich als weiser erwiesen haben als die menschliche Weisheit, was will ich dann? Ich will alle Dinge, die von Gott kommen. Bist du bereit für eine unglaubliche Aussage? Paulus sagt, dass die törichten Dinge Gottes weiser sind als die Weisheit der Menschen. Aber dann sagt die Bibel, dass wir Gottes Weisheit haben können. Wenn also die Torheit Gottes schon viel weiser ist als die Weisheit der Menschen, was meinst du dann, wie weise Gottes Weisheit ist? Wenn wir also nach Gottes Weisheit leben, müssen wir die erfolgreichsten Menschen auf der Welt sein. Denn wenn wir nach der Torheit Gottes leben, sind wir bereits weiser als alle anderen Menschen auf dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube wirklich, wenn Christen die einfache Wahrheit, dass Jesus alles ist, wahrhaftig verstehen würden, gäbe es keinen einzigen Christen, der nicht total erfolgreich wäre. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn ich mein eigenes Leben betrachte, denke ich, nach der Weisheit dieser Welt hätte ich niemals erfolgreich sein dürfen. 3 Selbstmordversuche, als ich 12 war, komme aus einer zerrütteten Familie, hatte nie eine höhere Bildung, war nie auf einer Universität, hatte nie etwas vorzuweisen, was die menschliche Intelligenz betrifft, kein Abschluss in Wirtschaft. Und was war passiert? Gott schickt diesen kleinen Österreicher nach Brasilien, der kein Portugiesisch spricht. Dort fängt er an, Waisenhäuser zu bauen. Wenn dies nicht Gottes Weisheit ist, was ist es dann? Wie kann man mich gebrauchen, eine so große christliche Organisation zu gründen? Ich sage dir wie. Ich habe nämlich gelernt, auf Gottes Weisheit zu vertrauen und nicht auf die Weisheit der Menschen. Ich habe gelernt, mein ganzes Vertrauen in Gott zu setzen und nicht in Menschen. Ich vertraue also auf Gott und nicht auf meine eigene Weisheit. Deshalb kann ich Entscheidungen treffen, die keinen Sinn ergeben, solange Gott mir sagt, dass ich sie treffen soll. In dem Moment, in dem Gott sagt, geh, gehe ich. In dem Moment, in dem Gott sagt, tu das, tue ich es. Weißt du, was ich gelernt habe? Ich habe gelernt, aus dem Herzen herauszuleben und nicht aus meinem rationalen Verstand. Denn für den rationalen Verstand sind viele, viele, viele Dinge, die Gott sagt, töricht. Wenn du sie dann aber ausführst, scheinen sie sehr weise zu sein. Und dann sind die Menschen schockiert und verwirrt. Schauen wir uns also den nächsten und letzten Teil von Vers 25 an. Dort steht: Und die unscheinbaren Dinge Gottes haben sich als viel mächtiger erwiesen als alle menschlichen Fähigkeiten. Mir gefällt, dass die Passion-Übersetzung das Wort unscheinbar hier in Anführungszeichen setzt. Die unscheinbaren Dinge Gottes, was ist das? Weißt du, was das im griechischen Original bedeutet? Es bedeutet schwach. Es bedeutet so viel wie machtlos. Hier ist also, was Gott sagt. Jede menschliche Fähigkeit ist nichts im Vergleich zu dem, was in meinen Augen schwach ist. Gott sieht dich also an und sieht, dass du als Mensch völlig schwach bist. Dann sagt Gott, diese Schwäche ist viel stärker als alle menschlichen Fähigkeiten. Oh mein Gott, wenn du das nur verstehen könntest. Als ich das vor vielen, vielen Jahren verstanden habe, betete ich ein Gebet, das ich schon unzählige Male gebetet habe. Ich sagte, Herr, bitte lass mich der schwächste Mensch auf der ganzen Welt werden. Reinhard, warum solltest du so ein Gebet sprechen? Nun, sieh dir an, was die Bibel sagt. Die Schwachen, die machtlosen Dinge Gottes haben sich für mich als viel mächtiger erwiesen als alle menschlichen Fähigkeiten. Ich verstehe, dass in diesem Zusammenhang vom Kreuz die Rede ist, das verstehe ich. Das Kreuz scheint schwach, das Kreuz scheint machtlos. Dabei ist es viel mächtiger als jede menschliche Fähigkeit, Erlösung zu bringen. Ich verstehe, dass dies der Kontext ist, aber das Prinzip bleibt. Paulus musste das lernen. Als ich in meiner größten Schwäche war, wurde die Kraft Gottes offenbar. Die Kraft Gottes wird sich niemals in menschlicher Stärke manifestieren. Es ist entweder menschliche Stärke oder Gottes Stärke. Ich möchte also lieber schwach sein, damit sich die Kraft Gottes manifestieren kann. Wir sehen uns morgen, Leute.